bum, bop and boom. Die ganze Scheiße wollte fühlen, kann ich alle mal. Das ist ein Umsatz von den letzten verwollten Wahl, hey. Da schon hat irgendein Manager, da wollte er lange weg. Und so wollte weg, was da für Kohle hintersteckt.